Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julian. Ich habe am 27. März einen Vortrag gehalten im Rahmen der Reihe Limonade, letzter Montag, Analyse und Debatte bei der Gruppe Krisis. Und da ging es um die Arbeitszeitrechnung. Wir haben das Ganze auch ganz brav mitgeschnitten, aber das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Darum spreche ich das Ganze jetzt nochmal neu ein, damit alle die, die nicht dabei gewesen sind, auch die Möglichkeit haben, sich das nochmal anzuschauen. Ich wünsche dir also viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video zur Kritik der Arbeitszeitrechnungsdebatte. Irgendwie wird immer klarer, das mit dem Kapitalismus hat keine Perspektive. Erst hat er keinen Spaß gemacht, dann hat er nicht mal richtig funktioniert. Er beschert uns die Klimakrise, er macht uns mit Inflation das Leben zur Hölle, es ist alles kein Spaß. Die Frage ist aber, was wollen wir statt Kapitalismus? Was kann eine zeitgemäße, demokratische, sozialistische Utopie sein? Ganz oft wird in die Diskussion eingeworfen, naja, machen wir doch einfach statt diesem Kapitalismus und der Geldökonomie und dem Privateigentum lieber die Arbeitszeitrechnung. Das könnte doch eine Lösung sein. Bob sieht das anders. Bob sagt nein. Arbeitszeitrechnung ist jetzt eher nicht so richtig die Lösung. Warum das möglicherweise zwar eine viel diskutierte Utopie ist gerade, aber in ihren Folgen mit dem nicht so richtig klarkommt, was der Kapitalismus für Herausforderungen für uns zur Verfügung stellt, das versuche ich in diesem Video ein bisschen nachzuzeichnen. Viel Spaß dabei. Wenn Menschen den Kapitalismus kritisieren, dann kommt oft der Vorwurf, ja, das mag schon sein, aber das mit der Planwirtschaft, das hat ja auch nicht geklappt. Da wird dann also die Ökonomie im sogenannten real existierenden Sozialismus als eine Art Gegenentwurf zum Kapitalismus gedeutet. Das wäre dann beispielsweise die wirtschaftliche Situation in der ehemaligen Sowjetunion oder in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Das, ja, ist eine gängige Art und Weise. Dann sind also die Kollegen, die wir hier im Hintergrund sehen, die sozialistischen Revolutionäre, diejenigen, die versucht haben, den Kapitalismus abzuschaffen. Versucht haben sie das ja auch tatsächlich. Die Frage ist dann, ob es ihnen gelungen ist. Und der Kollege auf der linken Seite, den wir dann groß sehen, das ist der Vordenker und der zentrale Stichwortgeber von den Neuen, das ist der Friedrich Engels, als jemand, der eben ein antikapitalistisches Projekt vorangebracht hat. Dem Anspruch nach mag das ja dann sogar ein antikapitalistisches Projekt gewesen sein. Tatsächlich hatte das Ding aber durchaus seine Macken und das wissen wir natürlich alle. Genau wie der Kapitalismus zu der Zeit stellt sich auch der real existierende Sozialismus als Industriegesellschaft dar. Und genau wie der real existierende Kapitalismus stellt sich auch der real existierende Sozialismus als Arbeitsgesellschaft dar. Mit Arbeitsbedingungen, die den Menschen nicht unbedingt zuträglich sind. Er stellt sich als politisches Zwangssystem dar, das in hohem Maß politische Repression gegen die Menschen durchgezogen hat. Hier sehen wir ein Bild aus einem Gulag. Und es stellt sich als System dar, gegen das es eben aus der Bevölkerung in hohem Maße Widerstand gab und das von den Menschen nicht als zu Recht, nicht als befreite Gesellschaft, sondern als Zwangsregime erlebt wurde. Deshalb ist selbstverständlich der real existierende Sozialismus aus ökologischer, aus sozialer und aus emanzipatorischer Perspektive keine Alternative zum Kapitalismus. Er war stattdessen eher sowas wie der Versuch, in seiner Funktionsweise eine Art sozialistische Warenproduktion aufzubauen. Dieser Begriff sozialistische Warenproduktion, den habe auch nicht ich mir ausgedacht, der steht in den ganzen Lehrbüchern und Konzepten der Macherinnen und Macher, beispielsweise in der ehemaligen DDR. Also dem war total klar, wir machen hier warenproduzierende Gesellschaft, aber halt sozialistisch. Das ist jetzt hier nicht der Ort, um eine ausführliche, umfangreiche Kritik am real existierenden Sozialismus zu formulieren. Das wäre sicherlich auch nochmal nötig. Wäre aber eine völlig andere Geschichte. Unten in die Kommentare packe ich noch mal eine Kritik von mir zum Sowjetsozialismus, die vor kurzem in der Jungle World erschienen ist. und außerdem den Link zu einer ausführlichen Untersuchung von Johanna W. Stahlmann mit dem Titel Die Quadratur des Kreises. Auch die werde ich da unten jetzt verlinken. Tatsächlich ist die Kritik am sogenannten real existierenden Sozialismus für die politische Strömung der Linken, die man manchmal Wertkritik nennt, immer total zentral gewesen. Ein Buch, in dem das durchaus auch eine Rolle spielt, auch wenn es oft gar nicht so in dem Sinne wahrgenommen wird, sind die Sachen von dem Moshe Postone, das ist der Kollege, den wir hier sehen, von dem ist 2003 in Deutschland dieses Buch erschienen, Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft. Darin legt der Genosse eine neue Interpretation der kritischen Theorie von Marx dar und nieder und uns zur Verfügung. Und er argumentiert da von der Sache her dahingehend, dass er sagt, naja, der traditionelle Marxismus, der fasst und begreift den Kapitalismus im Wesentlichen über die Kategorien Markt und Privateigentum. Beide, sowohl Markt als auch Privateigentum, sind aber äußerliche Kategorien jenseits der sozialen Beziehungsformen des Kapitalismus. Zentral, wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen, ist aber in den Blick zu nehmen, wie Gesellschaft über die Arbeit organisiert und vermittelt wird. Diesen Vermittlungsmechanismus der sozialen Beziehungen, die sich über die Arbeit herstellen, den müssen wir in den Blick bekommen, wenn wir Kapitalismus sinnvoll kritisieren wollen. Jenseits der Überlegungen, einfach die klassische Planökonomie des ehemaligen Sowjetimperiums wieder einzuführen, gibt es nun aber in der deutschsprachigen Linken seit einiger Zeit eine wieder aufgeflammte Debatte um die Arbeitszeitrechnung. Die Hoffnung, die damit verbunden wird, ist, dass es sich möglicherweise dabei um ein Gegenmodell handelt, und zwar sowohl zur Sowjetökonomie als auch zur Marktwirtschaft. Das Ganze wird in einer ganzen Reihe von Schriften diskutiert und dargelegt. Im Detail unterscheiden die sich alle immer ein bisschen. Im Großen und Ganzen zielen sie aber in eine sehr ähnliche Richtung. Es gibt beispielsweise dieses Buch von Günter Sandleben, Gesellschaft nach dem Geld, wo er die Arbeitszeitrechnung als Alternative anpreist. Es gibt ebenfalls im Papyrossa Verlag erschienen dieses Buch Goodbye Kapital von Christian Hofmann und Philipp Preustedt, die es nochmal ein bisschen anders darstellen. In der Sache im Wesentlichen gleich argumentieren. Es gibt unabhängig davon aber auch noch eine ganze Reihe anderer Komplexe und Zusammenhänge, die wichtig sind. Zentral ist sicherlich die IDA, die Initiative für eine demokratische Arbeitszeitrechnung. Und selbstverständlich, wenn es um die historischen Grundlagen geht, dieses Paper der Gruppe Internationaler Kommunisten Holland, die Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, um die geht es dabei immer wieder. Die ganze Debatte um die Arbeitszeitrechnung ist ja erstmal sehr sympathisch. Denn vieles, was auch in der Wertkritik kritisiert wird, wird auch hier vom Standpunkt der Arbeitszeitrechnung aus kritisiert. Auch viele politische Ziele sind durchaus ähnlich, sodass es hier so eine gewisse Nähe gibt, die man da durchaus einlesen kann. Alle Paper zur Arbeitszeitrechnung, die ich kenne, betonen beispielsweise die Notwendigkeit einer Vergesellschaftung anstatt einer Verstaatlichung. Es gibt also eine Kritik an der staatsfixierten, zentralistischen Art und Weise, wie Kapitalismus organisiert wurde in der ehemaligen DDR und in der Sowjetökonomie. Es gibt eine Kritik am Leistungsprinzip, zumindest als Selbstzweck. Also irgendwie ist klar, menschliche Bedürfnisbefriedigung sollen das Ziel des ökonomischen Handelns sein und da will man irgendwie hin. Es gibt eine Kritik von Wachstum als Selbstzweck. Die letzten beiden Punkte durchaus sehr explizit auch in dem Buch Goodbye Kapital, das ich eben gezeigt habe. Da wird das sehr betont, wie wichtig es ist, diese Prinzipien auch in Frage zu stellen. Es gibt in weiten Teilen eine Kritik an Warenproduktion und an der Vermittlung über Geld. Auch hier könnte man denken, ja, das ist doch sehr schön, dass jetzt endlich die Warenform kritisiert wird, dann können wir die überwinden und dann ist alles gut. Das verbindet sich dann auf der Ebene auch durchaus mit einer politökonomischen Kritik am real existierenden Sozialismus. Also nicht nur eine politische Kritik, die stattfindet, sondern in Teilen auch eine politökonomische Kritik, die sich anguckt, was ist da ökonomisch eigentlich schiefgelaufen, warum hat das nicht funktioniert, konnte das nicht funktionieren. Wie auch immer. Es gibt außerdem eine Kritik am Fetischismus. Das ist eine Kategorie, die ja für wertkritische Analysen auch immer sehr wichtig ist. Geht irgendwie darum, dass Ideologie die Arbeitsbeziehungen verschleiert und das Ganze deshalb ja für die Menschen nicht mehr durchsichtig ist. Wir werden gleich sehen, Wertkritik versteht diese ganzen Begriffe und Konzepte ein bisschen anders, als das in der Arbeitszeitrechnung stand. Dementsprechend ist das, was mit Kritik der Warenproduktion gemeint ist, in der Perspektive der Arbeitszeitrechnung auch was anderes, als das, was damit gemeint ist, in der Perspektive der Wertkritik. Und auch die Kritik am Fetischismus, wie sie die Arbeitszeitrechnungsdebatte im Wesentlichen in Anlehnung an Friedrich Engels herausarbeitet, ist ein völlig anderes Verständnis von diesem Begriff als das, was wir in der wertkritischen Debatte finden. Wie genau die Sachen zusammenhängen, werden wir uns jetzt genauer anschauen. Es gibt auf der Seite der IDA, der Initiative für eine demokratische Arbeitszeitrechnung, sehr nice Slides, die man auch für Multimedia und so ganz gut benutzen kann. Die habe ich jetzt hier mal herangezogen, weil die ganz schön nochmal auf den Punkt bringen, wie die Vorstellung von dieser Arbeitszeitrechnungsidee ist. Innerhalb der sozialistischen Produktionsweise, schreiben sie, hat das die Gruppe internationaler Kommunisten so argumentiert, soll die Arbeitszeit als Recheneinheit den wirtschaftlichen Verkehr direkt regulieren. Ja, also die Arbeitszeit soll tatsächlich zentrale Instanz sein zur Regulierung des wirtschaftlichen Verkehrs. Und die Idee ist dann die, das haben die auf der Folie vorher schon mal dargestellt, dass sich im Kapitalismus das zwar auch so darstellt, dass Arbeitszeit irgendwie eine Rolle spielt, aber im Kapitalismus reguliert die Arbeitszeit nur indirekt den gesellschaftlichen Verkehr. Und tatsächlich wird sie aber durchs Geld verschleiert und durchs Privateigentum außer Kraft gesetzt. Und am Ende bekommen die Leute gar nicht das, was sie wirklich gearbeitet haben. Sie kriegen nicht den gerechten Anteil an ihrer Arbeitszeit. Und deshalb braucht es eben die direkte Arbeitszeitrechnung. Dann ist das Ganze durchsichtig. Und auch die Göchin kann erkennen, was im kapitalistischen Produktionsprozess passiert. Ein anderer Aspekt wird hier auch schon benannt, nämlich die Selbstverwaltung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die übernehmen das Privat, also die schaffen das Privateigentum an den Produktionsmitteln ab, übernehmen die Betriebe selber, verwalten die Betriebe selbst und machen dann eine transparente Buchführung. Da legen sie fest, wie viele Stunden sie in der Produktion für die Herstellung verschiedener Güter verwenden. Und dann haben sie eine übersichtliche Darstellung von Zahlen und Geschichten. Und das Ganze, ja, können sie dann dementsprechend verwalten. In den einzelnen Betrieben wird also ganz viel Buchführung gemacht und es wird festgehalten, wie viel Arbeitszeit entfällt auf die einzelnen Produkte, aber auch wie viel Arbeitszeit wird von den einzelnen Arbeiterinnen und Arbeitern eigentlich geleistet. Dann haben wir eine stabile Datengrundlage und auf Grundlage von diesen Daten können die Betriebe dann selbstständig Produktionspläne erstellen und müssen dabei dann eben die notwendigen Produktionsmittel, die sie brauchen, in die ja auch Arbeit geflossen ist, zusammenzählen, die Arbeit, die dafür gebraucht wurde, und mit der neu zugesetzten Arbeit müssen sie das Ganze dann addieren und zusammenführen. Ne? Wir haben also eine buchhalterische Erfassung von Arbeitszeit und eine buchhalterisch durchgeführte Reduktion der unterschiedlichen konkreten Arbeiten, von der Reduktion unter allgemeinen Kriterien, unter denen werden sie zusammengefasst, und zwar als abstrakt menschliche Arbeit. Das sagen die Leute in ihren Papern und in ihren Büchern auch genau so. Geht darum, das so zusammenzufassen. Es gibt also die Pläne, die von den eigenen Betrieben erstellt wurden. Und dann müssen diese Pläne von der öffentlichen Buchhaltung genehmigt werden. Diese öffentliche Buchhaltung ist ein selbstverwalteter öffentlicher Betrieb, so eine Art Anstalt des öffentlichen Rechts. Und die Leute, die da mitarbeiten, die werden demokratisch ernannt, also irgendwie gewählt, oder die werden über so ein Rittesystem kommt die da dann irgendwie rein. Und die beraten dann über sachliche Fragen und diskutieren, ob sie den Plan annehmen oder so bestätigen oder ob sie das nicht tun. Ja, verallgemeinert gesprochen können wir sagen, es gibt einzelbetriebliche Angaben und Arbeitszeitplanungen und die werden in diesem Prozess mit allgemeinen gesellschaftlichen Interessen abgeglichen. Die öffentliche Buchhaltung übt dabei letztlich die Funktion der gesellschaftlichen Allgemeinheit aus. Sie steht den individuellen Planungseinheiten strukturell entgegen und guckt, was von euren Plänen wird umgesetzt, was wird nicht umgesetzt, was finden wir plausibel, was finden wir nicht plausibel, welchen von euren Wünschen können wir nachkommen, welchen können wir nicht nachkommen. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser öffentlichen Buchhaltung demokratisch ernannt werden, das ist sicherlich netter, als wenn das irgendwie so hintenrum und Intransparenz passiert. Ist aber letztlich im Wesentlichen meines Erachtens der Versuch, diesen Widerspruch zwischen der privaten Einheit und dem privaten Interesse einerseits und der gesellschaftlichen Allgemeinheit andererseits demokratisch abzumildern und zu legitimieren. Also zu legitimieren in dem Sinne, dass die Einschnitte in die individuellen Pläne dadurch legitimiert werden, dass man sagt, naja, das hat ja die Mehrheit hier entschieden oder die demokratischen Institutionen, wie auch immer die organisiert sind, die sind eben zu diesem Ergebnis gekommen und deshalb stell dich mal nicht so an und mecker nicht, wenn dir das nicht in den Kram passt. Wenn dann also die Pläne der individuellen Betriebseinheiten von der gesellschaftlichen Allgemeinheit genehmigt wurden, dann überweist diese öffentliche Buchhaltung an die Betriebe ein Guthaben an Stundenzertifikaten. Das ist dann das, was heute bei uns Geld ist. Das heißt nicht mehr Geld, das heißt dann Stundenzertifikate. Und mit diesen Stundenzertifikaten sollen die im Produktionsplan angegebenen Produktionsmittel und Rohstoffe von anderen Betrieben bezogen werden. Und dann soll im nächsten Schritt sollen die Arbeiterinnen und Arbeiter für die neu geleistete Arbeit ebenfalls mit Zertifikaten vergütet werden. Und mit diesen Zertifikaten, die die Leute dann kriegen, mit denen können sie dann mit denen können sie dann Konsumgüter beziehen. Das ist so ein bisschen der Plan. Ja, wir haben also einen individuellen Konsum, wir haben eine betriebliche Arbeitszeitrechnung und einen gesamtgesellschaftlichen Arbeitsfonds. Und die sind miteinander verknubbelt. Die verweisen stets aufeinander und die sind miteinander in eine enge Beziehung gesetzt. Die Konsummöglichkeiten der Individuen sind abhängig davon letztlich, wie viel ihrer Arbeitsleistung am Ende vom Betrieb anerkannt wird und wie viel von der betrieblichen Arbeitsleistung dann am Ende gesellschaftlich anerkannt wird, wenn die öffentliche Buchhaltung da nochmal drauf guckt. Arbeit ist also in dieser Utopie das zentrale Vermittlungsprinzip zwischen sonst unabhängigen, vereinzelten Individuen. Und das ist meines Erachtens der Kern dessen, worum sich dieses Konzept dreht. Man kann das hier und da ein bisschen ausgestalten, es gibt da demokratische Elemente drin. Alle die Sachen kann man sich auch nochmal genauer angucken, die will ich auch gar nicht bestreiten. Der Punkt ist nur, dass man meines Erachtens auf bereits dieser Ebene drei sehr zentrale Einwände gegen die Arbeitszeitrechnung vorbringen kann. Und das möchte ich im Folgenden tun. Es gibt drei klassische Einwände gegen die Arbeitszeitrechnung, die man so auch in der Debatte im Wesentlichen findet. Die meisten Sachen davon habe nicht ich mir ausgedacht. Die findet man auch von anderen Leuten dargestellt. Ich habe das hier nur noch mal zusammengefasst. Der erste Einwand, das ist der Fetischismus-Einwand. Zentrale Mechanismen der kapitalistischen Beziehungsform werden im Modell der Arbeitszeitrechnung reproduziert. Man bildet sich dann ein, man wäre aus dem Kapitalismus raus, ist man aber im Zweifelsfall gar nicht. Das zweite Ding, der zweite Einwand, ist der Einwand der Abspaltung. Die im Kapitalismus gängige Abspaltung reproduktiver Tätigkeiten. Neuerdings spricht man da häufig auch von Care. Die wird fortgeschrieben. Erst im Nachhinein ergibt sich dann die Frage, ob und wie bestimmte Bereiche der Care Work in das Modell eingearbeitet werden können. Und als drittes haben wir noch den Einwand der Externalisierung. Auch in diesem Modell, in dem die Zuweisungen für Individuen und Betriebe im Wesentlichen von der Anerkennung ihrer Arbeitszeit abhängen, gibt es einen großen Motivationsfaktor, Kosten dadurch einzusparen, dass man bestimmte Dinge externalisiert, also bestimmte Tätigkeiten nicht vornimmt, sondern dafür außerhalb der Betriebseinheit Nachteile hinnimmt. Indem man zum Beispiel bestimmte Umweltschutzmaßnahmen nicht durchführt, dafür Arbeitsstunden einsparen kann und der ganze Chemiemüll landet dann am Ende im Fluss. Dazu möchte ich gleich ein bisschen systematisch was sagen. Ich werde jetzt also die einzelnen Punkte durchgehen. Ich beginne ganz klassisch mit dem ersten. Das liegt aber nicht daran, dass der erste Punkt besonders wichtig wäre. Gerade was so die politische Bedeutung angeht, sind die unteren sicherlich nicht weniger wichtig. Aber für die Systematik ist es ganz nett, mit dem oberen anzufangen. Und das mache ich jetzt. Und komme zu Einwand 1. Der Einwand des Fetischismus. Der erste Einwand verweist auf das Fetischismusproblem. Ich möchte hier ein bisschen auf die Frage der Kritik der politischen Ökonomie von Marx eingehen, darauf, wie aus einer wertkritischen Perspektive das interpretiert wird und wo aber der Unterschied liegt dazu, wie Leute, die sich auf die Arbeitsrechnung beziehen, das interpretieren. Ich bin mir dabei bewusst, dass es auch bei Marx selber Passagen gibt, die man so lesen kann, dass die in diese Arbeitszeitrechnungsdebatte richtig gut reinpassen. Das Problem, mit dem wir es da zu tun haben, das wird in der Marx-Forschung manchmal auch als der doppelte Marx bezeichnet. Was ist damit gemeint? Na, die Idee ist so ein bisschen die, der Marx ist doch einerseits ganz klar, wie wir alle auch, Kind seiner Zeit. Andererseits ist Marx aber revolutionärer Theoretiker. Das passt nicht so richtig zusammen. Einerseits reproduziert der Marx die herrschenden Ideologien über die Welt im Allgemeinen und den Kapitalismus im Besonderen in seiner Theorie. Und gleichzeitig destruiert er aber auch die herrschenden Vorstellungen über die Welt im Allgemeinen und den Kapitalismus im Besonderen. Die Frage ist dann natürlich, welcher von seinen Sätzen gehört auf welche Seite dieser doppelten Darstellung? In welcher Aussage verbirgt sich der Marx als revolutionärer Theoretiker und in welcher ist er einfach Kind seiner Zeit und plappert idealistische, liberale Phrasen nach? Die Geschichte darüber, welcher Satz auf welche Seite gehört, ist im Grunde die Geschichte der linken Theoriestreitigkeiten, die Debatte darüber, wie man den Marx lesen kann. So zumindest kann man die Debatten ganz gut lesen. In diesem Sinne bin ich mir darüber bewusst, dass man das auch anders verstehen kann. Ich bin mir auch darüber bewusst, dass es Passagen gibt, die einem ganz gut in den Kram passen, wenn man das anders lesen will. Auf die Differenz dazwischen werde ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, das würde den ganzen Vortrag noch länger und umfangreicher machen, sondern ich werde erstmal versuchen, konsistent darzustellen, wie sich aus meiner Perspektive das Problem der Kritik der politischen Ökonomie darstellt, was die Herausforderungen für eine befreite Gesellschaft sind. Und dann wird relativ gut deutlich werden, dass das mit der Arbeitszeitrechnung vor dem Hintergrund nicht besonders weit führt. Der Marx beginnt sein Buch Das Kapital bekanntermaßen mit dem Hinweis, dass der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, als eine ungeheure Warensammlung erscheint. die einzelne Ware deshalb seine Elementarform sei und er, also Marx, seine Untersuchung daher mit der Analyse der Ware beginnen wolle. Was genau Marx jetzt eigentlich mit Ware meint, bleibt erstmal ein bisschen unklar. Später sagt er, auf Seite 57 ist das im Kapital, zum Beginn des zweiten Unterkapitels, nur Produkte selbstständiger und voneinander unabhängiger Privatarbeiten treten einander als Waren gegenüber. Also die Überlegung ist, Waren sind Produkte unabhängiger und Privatarbeiten, die irgendwie auch selbstständig sind. Da fällt interessanterweise nicht das Wort Markt und da fällt auch nicht das Wort Privateigentum. Wovon Marx hier spricht, sind Privatarbeiten. Zentral ist also für ihn die Vergesellschaftung über die Arbeit. Man kann sich das systematisch so darstellen, dass wir es im Kapitalismus mit einer Situation zu tun haben, in der die Menschen systematisch voneinander getrennt sind. Wie Marx das im Kommunistischen Manifest formuliert hat, die feudalen Banden, die sind gekappt und die Menschen sind auf sich und ihr privates Interesse zurückgeworfen. Wir haben also die einzelnen Menschen, die sind weit voneinander weg, die winken sich vielleicht nochmal freundlich zu, aber die haben keine direkten Beziehungen zueinander. Die müssen dann arbeiten und mit ihrer Arbeit Arbeitsprodukte herstellen. Und dann stellen sie ihre Gesellschaftlichkeit über diese Arbeitsprodukte her. Damit setzen sie die Arbeitsprodukte in Beziehung. Indirekt setzen sie damit ihre Arbeitsleistung, ihre Arbeit miteinander in Beziehung. Und damit setzen sie indirekt auch sich selber in soziale Beziehung. Aber eben indirekt über die Arbeitsprodukte und über ihre Arbeitsleistungen. Das ist die gesellschaftliche Vermittlung über Arbeit. Und die ist erstmal daran gebunden, dass die Arbeit der zentrale Mechanismus ist, über den anerkannt wird, wer kriegt wie viel Konsum und wie viel Zugriff auf Konsummöglichkeiten. Das ist unabhängig von der Frage, wer formal juristisch Eigentümerin der jeweiligen Produkte ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, wie ist die soziale Beziehung zwischen den Individuen. Und wenn die über so einen Mechanismus hergestellt ist, dann ist das Vergesellschaftung über die Arbeit. Dann ist das Privatarbeit in dem Sinne, wie der Marx das im Kapital versteht. Man kann das Ganze auch nochmal aus der Perspektive des einzelnen Individuums betrachten. Wir haben also hier das einzelne Individuum und ihr seht schon, das ist so umzirkelt mit so einem Kreis drum, das eingesperrt, das kann an die Sachen, die außerhalb von seinem Kreis sind, nicht ran. Da sozusagen drin, in der kritischen Theorie wurde das manchmal auch als Monade beschrieben. Einzelne, was von der Welt um sich herum getrennt ist. Der Reichtum, den gibt es auch, aber der ist außerhalb der Zugriffssphäre dieses Individuums. Das kommt da nicht dran, außer wenn es da dran will, dann muss es halt arbeiten. Also der Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum, der ist nur möglich durch Arbeit. Für mich als einzelnes Individuum, wenn ich die arme Sau bin, die da in dem Kreis ist, dann haben Produktion und Verkauf von Waren für mich die Funktion, mir andere Waren als Konsumobjekte aneignen zu können. Mein Zugriff auf die nützlichen Dinge der Welt ist also abhängig davon, wie viel von meiner Arbeitszeit gesellschaftlich anerkannt wird. Das ist die zentrale Frage. Das ist die zentrale Frage im real existierenden Kapitalismus. Das wäre aber auch die zentrale Frage in der Arbeitszeitrechnung. Denn auch da ist mein Zugriff auf die nützlichen Dinge weiterhin davon abhängig, wie viel von meiner Arbeitszeit vom einzelnen Betrieb anerkannt wird und von der Gesamtgesellschaft, von dieser Planungsbehörde. Wenn die das nicht anerkennen, dann habe ich schlechte Karten. Ich werde mich also strategisch dazu verhalten müssen, dass die Sachen am Ende dann doch anerkannt werden. Es ergibt sich also eine systemische Konkurrenz zwischen mir und den ganzen anderen Individuen durch diese Konstellation, weil wir alle unsere Arbeitszeit als ja, Mechanismus benutzen wollen und müssen ja auch, weil das angelegt ist in der Gesellschaft, um überhaupt an Reichtümer zu kommen. Beinhaltet einerseits ein veräußerlichtes Verhältnis der Individuen zur Welt, weil die sich nur indirekt und strategisch auf die Sachen beziehen Und jetzt habe ich schon gesagt, auch ein instrumentelles Verhältnis zur Welt. Weil alle Dinge um sie herum immer nur ein Instrument sind für sie, um an etwas ganz anderes zu kommen. Nämlich den Reichtum, den sie am Ende haben wollen und den sie benutzen wollen. Der Moshe Postone, den hatten wir vorhin schon mal. Aber den brauchen wir hier nicht. Weil die Gesellschaftlichkeit nun aber über die Zeit, also über die Arbeitszeit hergestellt wird, haben wir es mit einem zusätzlichen Problem zu tun. Denn Zeit erscheint immer als so eine unschuldige und irgendwie überhistorische Kategorie. Der Moshe Postone, auf den ich vorhin schon zu sprechen gekommen bin, der verweist aber darauf, dass dem nicht so ist. Und nicht nur der Moshe Postone übrigens, also wenn man sich die Zeitforschung anguckt, dann wird man feststellen, dass das im Grunde mittlerweile mehr oder weniger sozialwissenschaftlicher Konsens ist, dass man Zeit historisch verstehen muss, in dem Sinne, dass sich Zeitvorstellungen in unterschiedlichen Gesellschaften verändern und auch die Bedeutung von Zeit in den sozialen Beziehungsformen sich von Gesellschaft zu Gesellschaft verändert. Postone schreibt, die Tyrannei der Zeit in der kapitalistischen Gesellschaft ist für die marxische kategoriale Analyse zentral. Es handelt sich bei der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit um eine Kategorie, die in einem Prozess allgemeiner gesellschaftlicher Vermittlung das Zeitquantum bestimmt, das die Produzenten aufbringen müssen, wenn sie den vollen Wert ihrer Arbeitszeit erlösen wollen. Anders gesagt, wird die Verausgabung von Arbeitszeit in eine zeitliche Norm verwandelt, die von jeder individuellen Handlung nicht nur abstrahiert ist, sondern auch über ihr steht und sie bestimmt. Das sagt der Moshe Postone in seinem Buch. Interessant ist hier nun, dass eben die Arbeitszeit zu einer zeitlichen Norm wird, die über der individuellen Handlung steht. An ihr muss sich die Produktion dann orientieren. Sie ist der Maßstab der Gesellschaftlichkeit. Das mag man anders konzipieren. Und in Paper beispielsweise der Gruppe Internationaler Kommunisten taucht das ja durchaus auch auf, dass sie sich das schon irgendwie anders vorstellen. Das soll nur eine Recheneinheit sein. Aber egal wie man es sich vorstellt, wichtig ist doch die Frage, was entfaltet das für eine Dynamik in den sozialen Beziehungen? Und auch wenn man das demokratisch bestimmt und sozialpolitisch abfedert, letztlich verschiebt man damit nur diesen Widerspruch, aber hebt nicht den Widerspruch selbst auf. Und deshalb scheint mir diese Vermittlung über die Zeit als Konzept überhaupt nicht zu funktionieren, sondern ganz im Gegenteil ein zentrales kapitalistisches Prinzip, nämlich die abstrakte Zeit, zum organisatorischen Ausgangspunkt der befreiten Gesellschaft zu machen. Und das muss dann natürlich schiefgehen. Das Problem, das ich gerade versucht habe, am Beispiel der abstrakten Zeit anzusprechen, das finden wir auch wieder im Problem des Fetischismus, so wie Marx das konzipiert. Es gibt da ja dieses berühmte bis berüchtigte sogenannte Fetischkapitel gleich am Beginn des Kapital. Und da argumentiert der Marx meines Erachtens relativ eindeutig dahingehend, dass er sagt, es gibt zwei Sachen, die wir beim Kapitalismus beachten müssen. Das eine ist eine Versachlichung der gesellschaftlichen Beziehungen. Die sozialen Beziehungen der Menschen werden indirekt hergestellt, nämlich über die Arbeit und über die Ergebnisse der Arbeit. Indirekte soziale Beziehungen. Die Verhältnisse dieser Arbeiten zueinander, die werden zentral dafür, was in der Gesellschaft für die Leute möglich ist und was nicht. Dadurch entstehen Zwänge und Notwendigkeiten. Diese Zwänge und Notwendigkeiten ergeben sich aber gerade nicht aus den stofflichen Gegebenheiten, sondern aus der Logik der Vermittlung der Individuen über die Arbeit. Also weil die sich indirekt aufeinander über die Arbeit beziehen und über ihre Arbeitsergebnisse, daraus ergeben sich Zwänge und Notwendigkeiten, die dann von den Menschen nicht mehr eingeholt werden können. Unabhängig davon oder ergänzend dazu gibt es das Phänomen und Problem der Naturalisierung. Denn diese Zwänge, die werden dann von den Menschen erkannt, aber sie werden auf stoffliche Gegebenheiten zurückgeführt. Es sieht dann so aus, als wären das Zwänge, gegen die man gar nichts machen kann. So ist das halt. Das ist die Natur. In der kritischen Theorie wird das oft auch als zweite Natur bezeichnet. Weil es so aussieht wie Natur, behandelt wird wie Natur, aber eigentlich gar keine Natur ist, sondern durch die sozialen Beziehungen der Menschen entsteht. Diese Naturalisierung, diese Fehldeutung, die leitet sich mit Marx aus der beziehungsweise abstrakter Arbeit ab. Und nicht erst aus dem Geld, wie das oft in Ansätzen, die aus der Perspektive der Arbeitszeitrechnung gucken, thematisiert wird. Der Friedrich Engels ist ein klassisches Beispiel für, der bestimmt diese Naturalisierung nämlich ebenfalls aus dem Geld. Auf diese Weise erscheint da nicht die Versachlichung als ein Problem auf, sondern nur ihre äußerliche Erscheinung im Geld. Daher diese Idee, die wir auch bei den wertkritischen Kommunisten Holland finden, wenn wir das Geld rausnehmen, dann ist das Problem weg, weil dann erscheint ja ganz offensichtlich und deutlich an der gesellschaftlichen Oberfläche, wie die Dinge sich verhalten, und dann können wir die demokratisch bestimmen und dann ist alles in Ordnung. Das ist aber meines Erachtens eine Fehldeutung des Kapitalismus. So einfach kommt man dem Kollegen halt nicht auf die Schliche. Die Überlegungen von Friedrich Engels sind durchaus relevant für diese Arbeitszeitrechnungsdebatte. Auf die wird immer wieder Bezug genommen und die decken sich im Wesentlichen dann auch mit Sachen von Leuten, die später kommen. Also man kann, wenn man sich die Argumentation von Engels anguckt, da fast eins zu eins die Argumentation der internationalen Kommunisten Holland drauflegen. Und auch viele neuere Sachen beziehen sich sehr stark auf die Sachen, die der Engels macht. Darum möchte ich hier mal kurz den Gedanken von Friedrich Engels nachvollziehen, um ein bisschen klarer zu machen, wie da argumentiert wird in der Szene. Die Idee ist die beim Engels, dass er sagt, der Kapitalismus zeichnet sich dadurch aus, dass er die rationale Bewirtschaftung der Dinge möglich macht. Wir haben eine Produktivkraftentwicklung, die technischen Möglichkeiten werden immer besser, wir haben Maschinen und Werkzeuge, mit denen wir die Welt rational bewirtschaften können, zumindest stofflich. Aber blöderweise gesamtgesellschaftlich funktioniert das nicht, weil die Gesamtgesellschaft ist von Anarchie und Chaos geprägt. Die Dinge sind im privaten Eigentum und werden dann äußerlich über den Markt vermittelt und das führt dann zu dem, was er mal als Anarchie des Marktes bezeichnet hat. Hier soll jetzt also die zentrale Planung, die Möglichkeit von stofflicher Rationalität, die Produktivkräfte, auch gesellschaftlich zu verwirklichen helfen. Also auch die Produktionsverhältnisse sollen jetzt durch Rationalität geprägt sein, während sie jetzt noch durch Irrationalität geprägt sind, denn sie sind ja über den Markt organisiert. Die Produktivkräfte, aber die sind schon von Rationalität gekennzeichnet. Das passt nicht zusammen. Wir haben einen Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Deshalb brauchen wir jetzt Revolte und eine Revolution. Und dann kommt die Gesellschaft, in der dann auch die Produktionsverhältnisse rational, vernunftmäßig organisiert sind. Der Engels verbindet damit zwei Ziele. Einerseits das Ziel, dass niemand auf Kosten anderer leben soll und sich beispielsweise vor der Arbeit drücken soll. Und das zweite Ziel, dass Vereinseitigung und Entfremdung in der Arbeit aufgehoben werden. In diesen Grundbestimmungen von Engels sind schon zwei Sachen drin, die sich so ein bisschen beißen mit den Ansprüchen der Arbeitszeitrechnungsdebatte. Das eine ist, dass er immer irgendwie, zumindest implizit, manchmal auch explizit, von der zentralen Planung ausgeht. Und das zweite ist der Fokus auf Arbeit, der bei ihm noch ganz ungebrochen positiv ist. Ja, wichtig, also Arbeit ist das zentrale Prinzip der Gesellschaft, daran soll festgehalten werden und schlimm ist, wenn sich Leute davon drücken und sich nicht an der Arbeit beteiligen. Schlimm ist aber nicht, dass Menschen zur Arbeit gezwungen werden oder dass es irgendwie Arbeitszwang gibt oder sowas. Das ist gar nicht sein Punkt, sondern dass es Einzelne gibt, die sich nicht daran beteiligen. Das scheint ihm das Problem zu sein. Der Engels formuliert das Ganze dann so. Sobald die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel setzt und sie in unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produktion verwendet, wird die Arbeit eines jeden, wie verschieden auch ihr spezifisch nützlicher Charakter sei, von vornherein und direkt gesellschaftliche Arbeit. Die in einem Produkt steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht er nicht erst auf einem Umweg festgestellt zu werden. Die tägliche Erfahrung zeigt direkt an, wie viel davon im Durchschnitt nötig ist. Die Gesellschaft kann einfach berechnen, wie viel Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine, einem Hektoliter Weizen, der letzten Ernte in 100 Quadratmeter Tuch von bestimmter Qualität stecken. So schreibt er das. Ja, also es ist alles im Grunde gar nicht so schwer, wenn wir die Arbeitszeit als Maß nehmen. Wert ist für Engels noch der Ausdruck für die indirekte Messung von Arbeitsmengen am Markt. Die Messung erfolgt also dann am Markt in der allgemeinen Ware, dem Geld. Deshalb, weil das so rum passiert, sind die Verhältnisse dann auch so undurchsichtig. Im Sozialismus können wir jetzt die Arbeitszeit aber direkt messen, ohne den Umweg über das Geld. Das ist dann auch für Engels kein Wert mehr. Man könnte sagen, Engels ist so eine Art früher Wertkritiker. Vielleicht auch nicht. Bei ihm liest sich das dann so: Die Gesellschaft schreibt also den Produkten auch keine Werte zu. Sie wird die einfache Tatsache, dass die 100 Quadratmeter Tuch 1000 Arbeitsstunden zu ihrer Produktion erfordert haben, nicht in der schielenden und sinnlosen Weise ausdrücken, sie seien 1000 Arbeitsstunden wert. Allerdings wird auch dann die Gesellschaft wissen müssen, wie viel Arbeit jeder Gebrauchsgegenstand zu seiner Herstellung bedarf. Sie wird auf den Produktionsplan einzurichten haben, nach den Produktionsmitteln, wozu besonders auch die Arbeitskräfte gehören. Ja, er bestimmt also, in dem, was ich gerade gezeigt habe, den Wert letztlich so ein bisschen auch als Gedankenkonstrukt. Ja, man wird es nicht mehr in der schielenden Weise ausdrücken. Das klingt so, als sei das eine Frage, wie man es halt formuliert und nicht eine Frage der sozialen Beziehungen, die dahinter stehen. Er bestimmt zudem die Versachlichung nicht aus den sozialen Beziehungsformen, also mit den Kategorien von Marx gesprochen, aus dem Verhältnis von relativer Wertform und Äquivalentform im Rahmen der Wertformanalyse, sondern er bestimmt sie fertig aus den verdinglichten Eigentumstiteln und aus dem Geld im fertig erscheinenden allgemeinen Äquivalent. Das scheint aber nichts mehr mit der Genese dieser Kategorien zu tun, mit den sozialen Beziehungen, die dahinter stehen, sondern wird verdinglicht im allgemeinen Äquivalent, das dann als das Problem gilt. Die sozialen Beziehungsformen werden aber unsichtbar gemacht. Das ist eine klassische Naturalisierung, wie sie Marx im Fetischkapitel beschreibt. Engels bestimmt zudem den Sozialismus als Arbeitsgesellschaft, in der die Vermittlung zwischen den Individuen und den Produktionseinheiten weiterhin äußerlich über die Arbeit organisiert werden soll. Und er bestimmt, last but not least, die spezifische Form des modernen Naturmanagements, also das berechnende, zergliedernde Subjekt-Objekt-Verhältnis der Naturbeherrschung als ein zentrales Element seiner Utopie. Und damit muss er aber strukturell und systematisch mit seiner Analyse davon, was Kapitalismus ist, was Aufhebung des Kapitalismus bedeuten könnte, hinter dem zurückbleiben, was eine kritische Analyse des Kapitalismus mit Marx eigentlich als Problem aufweist. Er bleibt im Feld des Kapitalismus bestehen und hat letztlich die Vorstellung von einem besser geplanten, irgendwie ein bisschen demokratisierten, menschenfreundlicheren Kapitalismus, aber eine Aufhebung der Basisbeziehungen kapitalistischer Vergesellschaftung steht ihm an keiner Stelle vor Augen. Damit ist das eine absolut unzureichende Bestimmung des Kapitalismus. Wir kommen dann also zum zweiten Einwand gegen die Arbeitszeitrechnung. Eben habe ich nochmal versucht zu zeigen, warum aus der Perspektive der Kritik der politischen Ökonomie, der Grundkategorien, die der Marx zum Beginn des Kapital konzipiert, das Modell der Arbeitszeitrechnung mir als nicht mal ansatzweise utopisch erscheint, sondern einfach nur als eine Fortsetzung der kapitalistischen Realität. Das gilt meines Erachtens auch für zwei andere zentrale Bereiche. Und zum zweiten davon werden wir jetzt kommen, nämlich dem Bereich der Abspaltung. Es geht um das Abspaltungsproblem und damit verbunden um die Frage, wie zentral ist im Sozialismus eigentlich der Erhalt des menschlichen Lebens. Die Genossin Roswitha Scholz, die ihr hier auf dem Bild auch seht, die hat sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine Verbindung gibt zwischen kapitalistischer Produktion und dem, was man nicht als kapitalistische Produktion bezeichnet für gewöhnlich, und was irgendwie auch in der kapitalistischen Produktion nicht aufgeht. Und sie hat zudem zu Recht darauf verwiesen, dass der Zusammenhang zwischen den beiden Sphären über das Geschlechterverhältnis hergestellt wird. Sie schreibt beispielsweise in einem Aufsatz von 1992, die Basisstruktur des Wertverhältnisses korrespondiert mit der Ausbildung einer privaten und einer öffentlichen Sphäre. Die private Sphäre ist demzufolge idealtypisch weiblich besetzt, Familie, Sexualität etc. Die öffentliche Sphäre, abstrakte Arbeit, Staat, Politik, Wissenschaft, Kunst, dagegen als männlich. Ja, das ist also eine gegenseitige Besetzung von diesen beiden Sphären. Und das gesellschaftliche Prinzip, was sich dahinter verbirgt, das hat sie dann die Wertabspaltung genannt. Vereinfacht und gerafft zusammengefasst könnte man sagen, alles das, was nicht in der Logik der Wertverwertung und der mit ihr verbundenen Zeiteinsparlogik aufgeht, das wird gesellschaftlich abgewertet. Und weil es gesellschaftlich abgewertet ist und es dann ja niemand tut, wird es dann den Frauen als vermeintlicher Liebesdienst aufgedrückt, sich doch bitte darum kümmern zu wollen. Dadurch wird die direkte Organisierung des Lebens, das, was wir als Care bezeichnen, nur insofern adressiert, als es für die Funktionstüchtigkeit des Lebens notwendig ist und dann auch noch abgewertet. Diese indirekte Form des sich Kümmerns um das Kümmern, die ist zentral für die kapitalistische Gesellschaft. Denn die kapitalistische Gesellschaft ist ja eine, die sich über die Arbeitszeit und die damit verbundene, das damit verbundene Prinzip, Arbeitszeit auch einzusparen und überhaupt auch genau bestimmen und messen zu können, organisiert. Der Gedanke liegt nun sehr nahe, dass sich dieses Prinzip wiederholt, wenn wir die Utopie als Arbeitszeitrechnungsgesellschaft denken. Und inwiefern das möglicherweise der Fall sein kann, das schaue ich mir jetzt an. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz, der meines Erachtens wesentliche Aspekte dieser Perspektive zusammenfasst. Der kommt von der Heide Lutosch. Er heißt, wenn das Baby schreit, dann möchte man doch hingehen. Ich verlinke den auch unten, dass ihr den nochmal in der Inhaltsdarstellung den Link findet. Ich versuche jetzt im Wesentlichen die Argumente nochmal ein bisschen, so wie ich sie verstehe, zuzuspitzen und auf die Arbeitszeitrechnungsdebatte zu beziehen. Sie macht das nicht nur am Beispiel der Arbeitszeitrechnungsdebatte, sondern bezieht die Einwände auch auf andere utopische Denkmodelle, etwa das Kommunismuskonzept, neben Stefan Meretz und Simon Sutterlütt. Ihr erster Einwand ist, dass sie sagt, na, die Protagonisten dieser Utopie, wenn ich mir die angucke, der Arbeitszeitrechnungsutopie, dann sind das doch im Wesentlichen mündige, gesunde, artikulationsfähige, junge, für sich selbst und ausschließlich für sich selbst verantwortliche, arbeitsfähige Menschen. Und als solche Menschen gehen die dann eben arbeiten und können sich über die Arbeit reproduzieren. Das ist der zentrale Teil der Menschheit, der hier adressiert wird über dieses Modell. Alle anderen sind Sonderfälle, die man irgendwie anders mit berücksichtigen muss. Kann man hinterher mal gucken. Sie entwickelt da drei Einwände gegen. Im ersten Schritt sagt sie, na, alleine demografisch kommt das ja schon irgendwie nicht hin. Schon heute ist der arbeitsfähige Teil der Bevölkerung roundabout die Hälfte der Bevölkerung. Ihr zweiter Einwand ist ein biografischer. Sie sagt, naja, die volle Einsatzfähigkeit von Menschen, wie sie in dieser Utopie angesprochen wird, die ist doch auch biografisch für viele Menschen eher eine Ausnahmesituation. Am Anfang unseres Lebens sind wir irgendwie noch klein, sind wir noch Kinder, können wir noch nicht arbeiten. Irgendwann sind wir zu alt, um zu arbeiten. Zwischendurch sind wir mal krank, wir haben vielleicht Unfälle. Manche Menschen werden schwanger. In einer anderen Situation sind wir am Trauern und nicht fähig zu arbeiten. Irgendwann sind wir ganz furchtbar verliebt und kriegen das auch nicht vernünftig auf die Reihe. Viele Menschen schlagen sich mit Traumata und ähnlichem herum. Das sind Lebensrealitäten von Menschen, die überhaupt nicht zu dieser Vorstellung passen, dass die Menschen als mündige, gesunde, artikulationsfähige, junge, für sich selbst und ausschließlich für sich selbst verantwortliche, arbeitsfähige Menschen agieren sollen und dass darüber, über diese Konstruktion, die Gesellschaftlichkeit hergestellt wird. Also auch biografisch eher eine Zumutung für die Menschen. Und als drittes ist es doch dann aber auch insofern fragwürdig und komisch, weil doch die Idee einer Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaftsformation schon auch damit zusammenhängt, dass die Tätigkeiten, die heute überhaupt keine Rolle spielen, in irgendeiner Form vielleicht auch zentraler sein sollten. Heute ist der Erhalt von Leben nur so ein Nebenaspekt, der keine besonders große Rolle spielt. In der befreiten Gesellschaft sollte das doch aber das Zentrale sein, worum sich alles dreht. In diesem Sinne wiederholt die Vorstellung der Arbeitszeitrechnung die Abspaltung alles dessen, was vermeintlich nicht so wichtig ist, aus ihren Kategorien und behandelt sie letztlich als Sonderfall oder als Ausnahme. Auch hier, ich weiß, man kann das im Nachhinein dann nochmal darüber diskutieren, welche Aspekte können wir mit berücksichtigen oder so, aber es bleiben Ausnahmen. Das Konzept ist immer gedacht aus einer bestimmten Perspektive, die als Normalität gesetzt wird und der Rest taucht halt nicht auf. Und das scheint der Heide Lutosch nicht ausreichend zu sein und ich möchte mich dem doch anschließen. Also ich finde das plausibel, dass man so rum eigentlich Utopien nicht denken sollte. Es gibt einen zweiten zentralen Einwand, den sie formuliert. Sie sagt, die Utopie der Arbeitszeitrechnung, die soll an den Bedürfnissen der Menschen orientiert sein. Aber was verstehen wir eigentlich unter Bedürfnissen? Was sollen das sein? Ihr erster Einwand ist dann, dass sie sagt, wie artikulieren Menschen ihre Bedürfnisse denn? Wie können die das überhaupt ausdrücken? Hier ist ja scheinbar die Idee immer, dass die Bedürfnisartikulation an mündige, gesunde, artikulationsfähige, junge, für sich und ausschließlich für sich selbst verantwortliche, arbeitsfähige Menschen gebunden ist. Und das ist irgendwie nicht unproblematisch. Ja, also weil bei diesen Menschen, die können zum Beispiel mit dem Geld dann wieder einkaufen gehen oder die können sich an den demokratischen Verfahren beteiligen. Es gibt auch Arbeitszeitrechnungsmodelle, wo es dann am Ende darum geht, dass die Leute nicht einfach individuell einkaufen, sondern dass man vorher ja schon die Bedarfe auch ermitteln muss. Ja, wie sollen die Leute, was sind denn die Voraussetzungen, um die Bedarfe überhaupt kundzutun? Da sagt sie, nein, das ist schon die, ne, da geht man schon davon aus, dass Leute das irgendwie auch hinkriegen. Und das ist eine schwierige Perspektive möglicherweise. Ihr zweiter Einwand ist ein bisschen fundamentaler, da sagt sie ja, wie entstehen denn diese Bedürfnisse, unabhängig davon, wie sie artikuliert werden, wie entstehen die denn? In den meisten Modellen zur Arbeitszeitrechnung, aber auch darüber hinaus, in anderen Modellen, sind die Bedürfnisse einfach da. Die gibt es halt einfach. Die werden nicht als Ergebnis komplexer sozialer Aushandlungsprozesse erfasst, wie sie ja in der Realität immer sind. Sondern sie werden gewissermaßen in den Menschen verdinglicht. Die Menschen haben halt ihre Bedürfnisse, da wollen wir ihnen auch nicht reinreden. Und sie werden nicht mehr als etwas in sozialen Beziehungen Entstehendes gefasst. Faktisch fällt damit die Arbeitszeitrechnungsdebatte in den Liberalismus und in den alten Materialismus von Marx zurück, weil sie eben diese Verdinglichung vornimmt, Bedürfnisse nicht als etwas aus den sozialen Beziehungen Entstehendes zu fassen, sondern als etwas in den Menschen selber Steckendes. Da wäre es etwas aus den sozialen Beziehungen Entstehendes, könnte man nicht mehr dieses klassische Format denken, in dem irgendwas gegeben ist und wir überlegen jetzt, wie wir das Ziel erreichen wollen, wo man so eine mechanistische Ursache-Wirkungsabfolge hat. Sondern man müsste dann genauer sozusagen die Menschen miteinander in eine soziale Interaktion schicken, wo die sich mal darüber austauschen, was die überhaupt wollen und was sie brauchen und was es überhaupt kostet, das herzustellen und wie man das so macht. Das wäre der zentrale Aspekt der Aushandlung und des Bildens von Bedürfnissen überhaupt. Das ist aber überhaupt gar kein Thema, sondern die Arbeitszeitrechnung knurrt die utopische Debatte zusammen auf die technische Frage, wie man Zahlen zueinander sinnvoll ins Verhältnis setzen kann. Das ist aber unterkomplex. Der dritte Aspekt ist dann, dass die Reproduktionsarbeit in der Regel dabei gar nicht auftaucht. Die ganzen Beispiele, die genommen werden, sind eben immer Betriebe angelehnt an die vorher vorhandene Betriebsordnung im Kapitalismus. Und dann im zweiten Schritt gibt es immer, so Heidi Lutosch, eine höfliche Verbeugung vor dem Thema Reproduktionsarbeit und die etwas beifallhaschende Beteuerung in Richtung des Feminismus. Man habe verstanden, dass in diesem Bereich irgendwie alles ganz anders funktioniere. Das ist aber ebenfalls nicht ausreichend, denn zum einen ist ein wesentlicher Teil der empirischen Tätigkeiten, die wir in der Gesellschaft haben, in diesem Care-Bereich angesiedelt. Wenn wir also ein utopisches Modell dafür haben, wie wir die Tätigkeiten auf der Welt organisieren wollen, dann kann man nicht einen Großteil der Tätigkeiten da einfach rauslassen und dann sagen, da gucken wir mal hinterher. Das ist schon ein bisschen auch ein schräger Blick, der da vorherrscht und den sie, wie ich finde, durchaus zu Recht kritisiert. Und dann pointiert sie nochmal einen Aspekt, den ich vorher schon gesagt habe. Wenn die befreite Gesellschaft sich dadurch auszeichnen soll, dass hier das Leben im Zentrum steht, dann muss die Utopie auch hier ihren Ausgang nehmen. Sie müsste also konsequent von dem her gedacht werden, was wir heute als Care-Bereich verstehen. Ob der dann noch als Care-Bereich existiert oder sich auflöst, wäre nochmal eine ganz andere Frage. Aber vom Care-Bereich ausgehend und von den sozialen Beziehungen der Menschen ausgehend, wäre eine Utopie zu formulieren. Stattdessen geht die Arbeitszeitrechnung aber andersrum vor und reproduziert einfach bestimmte Logiken, die aus der kapitalistischen Realität kommen und überträgt sie in die vermeintlich befreite Gesellschaft. Das ist aber ebenfalls wieder bei weitem nicht ausreichend. Kommen wir also zum dritten Einwand gegen die Arbeitszeitrechnung. Im ersten Einwand bin ich nochmal darauf eingegangen, wie die Kritik der politischen Ökonomie von Marx sich zur Arbeitszeitrechnung verhält, oder anders formuliert, wie man die Kritik der politischen Ökonomie so interpretieren kann, dass Arbeitszeitrechnung von vornherein als utopisches Modell überhaupt nicht in Frage kommt. Als zweites bin ich auf das Problem der Abspaltung reproduktiver Tätigkeiten auch im Modell der Arbeitszeitrechnung eingegangen und kann jetzt als drittes auf das Problem der Externalisierung zurückkommen. Und das möchte ich jetzt im Folgenden kurz darstellen. Wir kommen also zum Externalisierungsproblem. Zur Frage also, wie geht der Sozialismus mit ökonomisch nicht darstellbaren Zerstörungen um? Das Problem der Externalisierung ist eines der großen und zentralen Probleme im Kapitalismus. Denn der Kapitalismus braucht immer in irgendeiner Form nicht kapitalistisch organisierte Bereiche, gewissermaßen als seine dunkle Rückseite, die dann genutzt werden, um alles das zu tun, was in den Begriffen des Kapitalismus nicht aufgeht. Über einen Bereich hatten wir uns eben schon kurz unterhalten, den hatte ich unter dem Titel Abspaltung schon mal angesprochen, also die gesamte Organisierung von Reproduktionsarbeit, die oft als vermeintlicher Liebesdienst an Frauen übertragen wird. Das ist ein zentrales Beispiel für eine Auslagerung von Kosten, die dann innerhalb der kapitalistischen Formbestimmungen nicht mehr auftauchen, aber anderswo Leid verursachen. Ein anderes Beispiel ist der Sklavenhandel und die Sklaverei. Hier ein Beispiel aus den USA. Wir sehen da Leute, die Baumwolle pflücken und ganz links so ein Dude, der aufpasst und guckt, dass sie auch alles richtig machen. Die haben vielleicht nicht immer so freundlich geguckt, aber vom Grundsatz her ist, glaube ich, klar, die Leute, die da Baumwolle pflücken, die sind nicht selber Subjekte des Lebens, die verkaufen nicht ihre wahre Arbeitskraft, sondern die sind selber Ware und können als Ware ge- und verkauft werden und bestimmte Tätigkeiten machen. Also auch so weit kann dieser Ausschluss aus dem Prinzip des Warenuniversums gehen, dass Leute von Warensubjekten zu Objekten werden. Aber na, auch in anderen Bereichen finden wir das viel, viel thematisiert, auch in deutschen Medien durchaus, wird das Problem des Müllexports, wo dann Elektroschrott und alles mögliche andere beispielsweise in irgendwelchen Großstädten im Trikont landet. Ein vierter großer Bereich, den man in Bezug auf Externalisierung nicht vergessen darf, sind die Meere. Da gibt es einerseits diese riesigen Plastikberge und oder ja, Plastikinseln, die da rumschwimmen. Aber auch sonst ist natürlich das Meer als rechtsfreier Raum gutes Beispiel dafür, was man tut, wenn irgendwo die kapitalistischen Formprinzipien zumindest ein Stück weit ausgehebelt sind. Dann sorgt das nämlich nicht dafür, dass die Leute plötzlich anfangen, sich freundschaftlich, solidarisch zueinander zu verhalten, sondern sie fangen vielmehr an, sich exkludierend und ausgrenzend zu verhalten, nur eben auf eine andere Art und Weise, als dies innerhalb der kapitalistischen Form passiert. Diese dunkle Rückseite, die ist jetzt aber nichts, was von vornherein existieren würde, sondern etwas, das durch die kapitalistische Produktionsweise entsteht. Das kann man auch nachlesen in einem sehr lesenswerten Aufsatz von dem Genossen, den wir hier auf der linken Seite sehen. Das ist der Norbert Tränkle. Und der schreibt in seinem Text Verdrängte Kosten von 2020, wenn hier von Externalisierung die Rede ist, dann meint das also nicht die Auslagerung von Kosten an ein präexistentes Außen. Vielmehr wird dieses Außen erst durch die konsequente Verengung der Kategorie des gesellschaftlichen Reichtums überhaupt erst geschaffen. Es existiert daher nur aufgrund der historisch spezifischen Enge und Borniertheit der abstrakten Reichtumsproduktion, die sich selbst absolut setzt und damit zugleich alle anderen Formen gesellschaftlichen Tätigseins degradiert, um sich diese dann aber zugleich blindlings wieder einzuverleihen. Das Problem kann man sich beispielhaft dann so vorstellen, dass wenn da ein Betrieb ist, der eine bestimmte Menge an Stundenguthaben überwiesen kriegt, um sein Produkt herzustellen, der natürlich einen Teil dieses Stundenbudgets verwenden kann, um Umweltschäden durch die Produktion zu vermeiden. Man kann das aber auch einfach sein lassen und das Geld beispielsweise direkt an die Arbeiterinnen auszahlen oder an die Betriebsführung. Oder man kann damit irgendwie was anderes machen, ein Betriebsfest oder so. Völlig egal, auch aus der Perspektive der Arbeiterinnen und Arbeiter selber gibt es diesen Drang. Ja, sie können sagen, dass sie das Problem gelöst haben, das Zeug einfach in den Fluss schütten und die Zusatzarbeitsstunden abrechnen und damit mehr Zugriff auf gesellschaftlichen Reichtum und Konsum bekommen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und selbstverständlich ist es möglich, das dann im Nachhinein wieder einzuhegen, indem man das überwacht, indem man guckt, ob die Leute sich auch alle an die Regeln halten. Dafür brauchen wir dann aber eine entsprechend große und wirkmächtige Instanz, die das Ganze gegen die Interessen der Betroffenen durchsetzt. Die öffentlich-rechtliche Anstalt der Buchhaltung muss sich das also nicht nur zahlenmäßig angucken, sondern muss real überprüfen, ob das auch so stattfindet, wie das stattfinden soll. Und muss durchsetzungs- und gewaltförmige Mechanismen an der Hand haben, um das gegen die Betriebe durchsetzen zu können, im Zweifelsfall. Wir brauchen mit anderen Worten einen Staat, der das Ganze durchführen kann, um mit diesem Externalisierungsproblem umzugehen. Auch dann wird man das Externalisierungsphänomen nicht loswerden. Also das wird sich fortschreiben. Das wäre nochmal ein ganz eigener Vortrag und ein ganz eigenes Thema, sich das anzugucken, wie die Externalisierung sich immer wieder herstellt und wie Politik versucht, über staatliche Maßnahmen, über marktförmige Maßnahmen, die in den Griff zu kriegen und sich dann immer wieder neue Formen herausbilden, wie die Externalisierung sich an einer anderen Stelle wieder Geltung verschafft. In diesem Sinne hat aber auch die Arbeitszeitrechnungsgesellschaft genau das Problem, dass sie damit einen Umgang finden muss und potenziell daran scheitern wird. Ja, das waren sie dann auch schon, die drei Einwände gegen die Arbeitszeitrechnung. Ich habe sie hier nochmal auch auf den Bildschirm gepackt. Der erste Einwand war, dass zentrale Mechanismen der kapitalistischen Beziehungsformen im Modell der Arbeitszeitrechnung reproduziert werden. Der zweite Einwand war, dass die Abspaltung reproduktiver Tätigkeiten, der sogenannte Care-Bereich, fortgeschrieben wird und es für diese Auftrennung und die Minderbewertung oder die Nichtanerkennung von bestimmten Tätigkeiten keine Lösung gibt und das auch im Modell überhaupt nicht auftaucht. Und das dritte ist, dass es durch die Vermittlung über die Arbeit immer den Drang zur Externalisierung von Kosten gibt, die dann in der einen oder der anderen Form sich Ausdruck schaffen wird. Damit ist einiges darüber gesagt, warum ein bestimmtes Modell, mit dem versucht wird, über den Kapitalismus hinauszugehen, das nicht schaffen wird. Gleichzeitig ist damit natürlich noch nichts gesagt, wie denn eine andere Vorstellung aussehen könnte, wie man aus der Nummer rauskommt oder wie wir eine befreite Gesellschaft beschreiben können. Auch das werde ich jetzt in diesem Rahmen dieses Vortrages nicht mal ansatzweise zeigen können. Ich möchte aber nochmal auf vier Aspekte eingehen, die meines Erachtens wichtig sind, wenn wir eine befreite Gesellschaft denken wollen und mit denen wir einen Umgang finden wollen. Das erste ist der Aspekt der Vereinzelung. Die Vereinzelung als Strukturprinzip der ungesellschaftlichen Gesellschaftlichkeit, die wir im Kapitalismus kennen, die muss weg. Der zweite Aspekt ist der Arbeit. Arbeit als gesellschaftliches Vermittlungsprinzip muss weg. Das dritte ist, dass die Ableitung von Lebenschancen aus dem, was die Ökonomie noch so übrig lässt, dass das weg muss. Stattdessen wäre es wichtig, das Leben ins Zentrum des gesellschaftlichen Miteinanders zu stellen. Und das dritte habe ich hier so ein bisschen unglücklich als methodologischer Kollektivismus beschrieben. Der Sozialismus wäre eben ein Sozialismus, eine Utopie, die sich um das Soziale und das gemeinsame Leben dreht und in der es nicht darum geht, aus dem Individuum oder aus dem Kollektiv abzuleiten, wie das Individuum oder das Kollektiv sein sollen, sondern wo gerade durch das Miteinander der Widerspruch von Individualität und negativer, abstrakter gesellschaftlicher Allgemeinheit aufgelöst wird. Das wären die Anforderungen für den Weg in eine befreite Gesellschaft. Wie genau das dann am Ende aussehen kann, das ist dann aber nochmal ein ganz anderes Thema, einen ganz anderen Vortrag, an einem ganz anderen Tag. Irgendwann kommt das vielleicht auch mal. Bis dahin wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag. Macht noch ein bisschen was Schönes. Habt Spaß und wir hören und sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.